herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Hallo ihr Lieben und hallo ihr Bösen da draußen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Seltsamer Anfang für diese Podcast-Sendung. Also auf jeden Fall herzlich willkommen zu der 16. Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ich wollte heute über so vieles reden. Eigentlich wollte ich über Städte reden, über meine Lieblingsstädte. Dann dachte ich mir, ich könnte auch über Kunst reden, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich eigentlich vom Fach her Künstler und Konservator und Restaurator der Kunstwerke. Ich habe aber keine Lust zu reden. Keine Ahnung wieso, vielleicht liegt es am Wetter. Heute in Sarajevo ist es sehr grau. Das ist ein Sarajevo-Grau. Und wenn man das malen möchte, braucht man eine neue Nuance der Farbe Grau, die es eigentlich in der Palette der Graufarben nicht gibt. Und vielleicht deshalb hat man heute, also jetzt nicht nur ich, sondern die meisten Leute, die ich heute gesprochen habe, haben irgendwie Lust zu gar nichts. Ich glaube sogar die bösen Menschen von meinem Internetprovider haben keine Lust zu arbeiten, denn ich habe wieder mal kein Internet und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also die Älteren unter euch würden sich daran vielleicht noch erinnern, ganz irgendwann mal am Anfang des Internets hatte man ja in Deutschland nicht so wirklich eine große Auswahl und man bezahlte viel, man hatte kaum was dafür und es lief nicht immer. Nun, in Bosnien ist das immer noch so. Wir haben insgesamt 3 Internetprovider. Und alle 3 sind eigentlich, na scheiße, ich darf ja das Wort sagen, ist mein Podcast. Also, mal zu was Positiven. Und zwar, ich stelle euch wieder mal eine Gruppe vor, eine französische Band aus dem Norden Frankreichs, nicht sehr bekannt, noch relativ jung. Ich finde sie aber gut. Sie heißen Charivari. Und ein paar Infos zu der Gruppe sowie die Bilder könnt ihr wie immer auf meinem Blog finden unter rubenvagabund.blogspot.com. Ihr könnt mir auch mailen, denn ich mag Feedback, und zwar unter rubenvagabund@gmail.com. Und ich glaube, das war jetzt das 4. oder das 5. und hintereinander. Ich verbleibe mit deinem Servus und viel Spaß. Hier sind Charivari. Je m'en pas de m'accompagner, mais bien sûr si tu veux tu pourras y monter.